Kundgabennummer 8500 vom 18.05.1963. Der vorbestimmte Tag des Endes wird eingehalten. Der Tag ist nicht mehr fern, den meine Weisheit festgesetzt hat, um eine Wandlung zu schaffen auf der Erde, die nur noch einer entgeisteten Menschheit als Wohnort dient, nicht aber als geistige Schulungsstation in Anspruch genommen wird. Der Tag ist nicht mehr fern, wo mein Wille ein Werk zur Ausführung kommen lässt, das eine völlige Wandlung des Schöpfungswerkes Erde in seiner Außenform bezweckt, das eine Vernichtung alles Lebenden in, auf und über der Erde und auch aller bestehenden Schöpfungswerke bedeutet. Denn mein Heilsplan ist vorgesehen von Ewigkeit. Und es wird die Zeit eingehalten, die ich in meiner Weisheit als nötig erkannte, um wieder für das Geistige neue Ausreifungsmöglichkeit zu schaffen. Und ihr Menschen werdet mich nicht bestimmen können, abzugehen von diesem Plan oder einen zeitmäßigen Aufschub zu gewähren. Denn ich weiß es und wusste es seit Ewigkeit, in welcher geistigen Verfassung die Menschheit ist in dieser Zeit, die eben auch eine totale Wandlung, eine Neuverformung alles Geistigen bedingt, das sich auf dem Weg der Rückkehr zu mir befindet. Und darum sind auch meine Voraussagen wörtlich zu nehmen, dass ihr nicht mehr mit einer langen Zeit rechnen dürfet, dass ihr nicht das angekündigte Ende in die Zukunft verlegen dürfet. Denn einmal wird auch die Zukunft zur Gegenwart. Und diese Zeit ist gekommen. Ihr Menschen könnt auch selbst an allen Geschehen in der Welt und um euch ersehen, dass der geistige Tiefstand der Menschen fast nicht mehr überboten werden kann. Und ihr werdet auch darin die Begründung eines nahen Endes erkennen müssen. Denn es ist alles aus der Ordnung getreten. Es ist ein Stillstand in der Entwicklung des Geistigen eingetreten, wo nicht gar ein Rückgang zu verzeichnen ist. Darum sind es auch falsche Hoffnungen, wenn ihr Menschen glaubet, mich durch Gebet umstimmen zu können. Selbst wenn ich immer wieder sage, dass Gebete von großer Kraft sind, was ihr aber erbittet, das ist immer nur ein Gebet in Eigenliebe, weil ihr nicht bereit seid, das Erdenleben hinzugeben und ihr nur darum betet, dass ich die Erde bestehen lassen soll, um nicht auch ein Opfer des Endes sein zu müssen. Euer Gebet soll nur noch dem Zustand der Seelen eurer Mitmenschen gelten. Ihr solltet nur für das geistige Ausreifen Sorge tragen und füreinander beten. Nicht aber mich darum bitten, von einer Endzerstörung abzusehen, denn diese ist nötig für das noch in den Schöpfungen gebundene Geistige, das ebenso wie ihr Menschen das Recht hat, zur Höhe zu schreiten, dass es einmal auch zur Verformung als Mensch zugelassen ist. Die Menschen aber verscherzen sich selbst das Recht, auf der Erde verkörpert zu sein, weil sie selbst keinen Schritt mehr aufwärts zurücklegen, sondern weit eher wieder der Tiefe zustreben. Und diese Seelen würden auch keinerlei Vorteil haben von einer Verlängerung ihres Daseins auf dieser Erde, sondern nur noch tiefer absinken. Und schon darin sollen sie gehindert werden, was durch eine Neubannung geschieht, dass sie wieder meinem Gegner entwunden werden, der sie im Erdenleben als Mensch zu sehr in seiner Gewalt hat. Ihr Menschen solltet nur füreinander beten, dass sich die Seelen aus seiner Gewalt freimachen, noch vor dem Ende. Ein solches Gebet, das in fürbittender Liebe für einen eurer Mitmenschen geleistet wird, wird auch mein Ohr erreichen und erhört werden. Doch mich veranlassen zu wollen, meinen Heilsplan von Ewigkeit zu ändern, das werdet ihr nicht erreichen. Weiß ich doch, was allen meinen Geschöpfen dienet und ihnen zum Fortschritt verhilft. Wer also für mich in meinem Weinberg tätig sein will, der soll mit einem baldigen Ende als Tatsache rechnen und nun entsprechend auf Erden wirken, indem er die Liebe predigt und alle Menschen auch auf den Verkünder dieser göttlichen Liebelehre hinweiset, auf Jesus Christus, dass sie den Weg nehmen zu ihm, unter sein Kreuz, und sie also erlöst sind von Sünde und Tod, wenn das Ende gekommen ist. Dann gibt es für sie nur einen Eingang in das Lichtreich oder ein Versetzen auf die neue Erde, wo ihnen ein paradiesischer Aufenthalt gesichert ist, der schon dem Eingang in das Lichtreich gleichzusetzen ist, weil die Menschen dann ihre Erdenlebensprobe bestanden haben und frei sind von ihrer Schuld. Und auf dass dieses Ziel noch von vielen Menschen erreicht wird, spreche ich sie immer wieder an, durch euch meine Boten auf Erden, die ihr meine Ansprache direkt entgegennehmet und sie weiterleitet dahin, wo sie nur gläubig aufgenommen wird. Diese Ansprache wird nicht enden bis zum Ende. Denn ich weiß es, wer dazu tauglich ist, mein Wort zu hören, meinen Liebestrahl einfließen zu lassen in das Herz und es auch recht zu verwerten. Und diese werden immer wieder von Neuem bezeugen, dass das Ende nicht mehr weit ist. Sie werden nie aufhören, meines Heilsplanes Erwähnung zu tun und unausgesetzt hinweisen auf Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Immer wieder werde ich auch dessen große Bedeutung herausstellen und die Menschen zu ihm verweisen, der allein ihre Rettung ist vor dem Absturz zur tiefsten Tiefe. Und wer an ein Ende zu glauben vermag, der wird es auch nicht fürchten, denn sein Glaube wurde durch die Liebe lebendig. Und ein Mensch, der in der Liebe lebt, wird auch stets die Kraft besitzen, allen Anstürmen zu trotzen, die ihm die letzte Zeit noch eintragen wird. Denn die Liebe selbst ist Kraft, weil durch die Liebe der Mensch mit mir als der ewigen Liebe verbunden ist und weil von mir aus ihm ständig Kraft zuströmt. Und ihr brauchet wahrlich alle nicht das Ende zu fürchten. Wolltet ihr euch nur bemühen, in der Liebe zu leben? Die Liebe aber mangelt der Menschheit. Und darum sinkt sie ständig tiefer ab und zieht so selbst das Ende heran, wie ich es erkannte seit Ewigkeit. Und darum mein Heilsplan auch zur Ausführung kommt, wie es angekündigt wurde, durch Wort und Schrift. Amen.